Im Flugzeug hören Sie eine Durchsage. Wann landet das Flugzeug? Liebe Fluggäste, hier spricht der Kapitän. Mein Name ist Paul Buchholz und ich begrüße Sie an Bord unserer LH3420. Wir befinden uns gerade über den Alpen in einer Flughöhe von 9200 Metern. Unsere Flugzeit bis Athen beträgt noch 2 Stunden und 15 Minuten. Wir werden planmäßig um 19.45 Uhr in Athen landen. Das Wetter dort: warm, Temperaturen um 23 Grad bei leichter Bewölkung. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Flug. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Ende des Modelltests 8.